Sie hören eine Dokumentation aus dem Jahr 2000, die seltsam heutig anmutet. Meine Damen und Herren, Gleis 1 hat Einfahrt, die Regionalbahn Nord-Friesland zur Weiterfahrt als S-Bahn nach Leipzig. Planmäßige Abfahrtzeit 10.40 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Nächster Halt ist Wurzenwest. Die gelbe Gore-Tex-Jacke, der Ohrstecker, der Rucksack sind zu Hause geblieben. Kennen wir den Zeichencode? Wir kennen ihn nicht. Wir müssen uns in die Farbenlehre noch einarbeiten und lernen, die Kleidersprache zu lesen. Wir kennen bisher nur einzelne Vokabeln. Weiße Schnürsenkel in Springerstiefeln zum Beispiel bedeuten jederzeit gewaltbereit. Sind sie gelb, heißt das hier Oi. Und wer Oi sagt, meint, ich scheiß auf rechts und links. 88 ist das Kürzel für Heil Hitler. Das H ist der 8. Buchstabe im Alphabet. Aber was ist zum Beispiel mit der Frisur? Steckt unter jeder Glatze ein Faschist? Und gehört die Dame mit der Dauerwelle zur bürgerlichen Mitte? Das sind doch unsere Jungs. Rechtsextremismus und Alltagskultur. Von Bettina Rühl und Jürgen Salm. Im Gepäck Zeitungsartikel aus den vergangenen 9 Jahren. Die Schlagzeilen über Wurzen bei Leipzig sind immer wieder ähnlich. Asylbewerberheim überfallen. Ausländische Bauarbeiter angegriffen. Schwerverletzte durch Angriff Rechtsradikaler. Dönerstand abgebrannt. Terror in der S-Bahn. Asylbewerber sagen, lieber tot als zurück nach Wurzen. Die Fassaden rund um den Marktplatz von Wurzen sind herauspoliert. Seit der Wende wurde das historische Städtchen saniert. Auf den Kirchtürmen barocke Zwiebeldächer. Weit und breit kein Plattenbau. Wenn es Armut gibt, ist die kaum sichtbar. Nirgendwo ein Penner. Keine Schmuddelecken. Wurzen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 16%. Das ist eher weniger als der ostdeutsche Durchschnitt. In den Berichten des sächsischen Verfassungsschutzes taucht Wurzen seit Anfang der 90er Jahre regelmäßig als Zentrum des Rechtsextremismus auf. Hier sitzt der stärkste Kreisverband der NPD in Sachsen. Die rechtsextreme Partei hat militante Skinheads an sich gebunden und ist mit sogenannten autonomen Kameradschaften vernetzt. In Wurzen leben gut 16.000 Menschen, darunter 128 Ausländer. Das ist weniger als 1%. Am Morgen auf dem Marktplatz keine einzige Glatze, dafür Dauerwellen, Föhnfrisuren und Kurzhaarschnitte. Kaum NPD-Aufkleber, nirgendwo ein Hakenkreuz. Nur unten am Bahnhof. Die 88. Eine rechtsextreme Zeitschrift titelte Wurzen, Modell einer gelungenen lokalen Kulturrevolution. Der Text feierte den Ort als national befreite Zone. In einem Strategiepapier der NPD tauchte der Begriff 1991 erstmals auf. Wir müssen Freiräume schaffen, in denen wir faktisch die Macht ausüben, in denen wir sanktionsfähig sind. Das heißt, wir bestrafen Abweichler und Feinde. Das System, der Staat und seine Büttel werden in der konkreten Lebensgestaltung der politischen Aktivisten der Stadt zweitrangig. Unwichtig wird das Gezappel der Systemzwerge. Wir sind drinnen, der Staat ist draußen. Wer vom Bahnhof kommt, stößt als erstes auf eine italienische Pizzeria. Ein Inder liefert Freihaus. Das größte Restaurant im Ort gehört einem Chinesen. Die Vietnamesen stehen mit ihren Ständen vor dem Supermarkt. Die Türken betreiben ihre Dönerbuden. Sieht so eine national befreite Zone aus? Wie sollen wir die Zeichen lesen? Lässt sich in Wurzen lernen, wie der Bauplan für eine rechte Hochburg dechiffriert werden muss, wer zu den Baumeistern gehört und wer zu den Handlangern? Für die meisten Bürger ist das alles Unsinn. Wurzen ist eine ganz normale Kleinstadt, sagen sie. Tobias sagt das nicht. Es war nachmittags 16 Uhr ungefähr, war das. Und sogar mitten im Zentrum hier von Wurzen. Ja, saßen dort auf einer Treppe und dann kamen die halt 10 Mann von der einen Seite und 10 von der anderen Seite und da geht's nicht anders raus. Und dann kam gleich einer zu mir und hat mich eigentlich geschlagen. Ich habe mich aber eigentlich auch nicht gewehrt, weil ich dachte, dann hören sie eventuell auf und so. Und die haben dann immer weitergemacht, haben sich dann auch wieder abgewechselt. Ich habe dann gar nicht mehr so viel mitgekriegt von dem Rest und ich lag dann irgendwann besinnungslos im Gras. und weiß dann nichts mehr davon, wie viele das dann waren. Also im Verfahren steht zur Zeit, dass 6 mich zusammengetreten haben. Aber ich weiß davon nichts. Als Tobias im Oktober 98 von Mitgliedern der rechten Szene zusammengeschlagen wurde, war er gerade mal 14 Jahre alt und sicher kein Vorkämpfer der Linken. Erst hieß es, dass es wegen meinen Haaren war. Und dann bei der Vernehmung war es dann, dass es wegen politischen Gründen und generell so, dass wir hier nichts zu suchen haben. So direkt so erzählt, bei der Zeugenvernehmung haben sie es direkt zum Richter erklärt. Wir, das sind für Tobias die sogenannten Bunten, die Langhaarigen oder Bunthaarigen, die Jugendlichen mit Kapuzenjacke oder überweiter Jeans. Als Tobias sich den Bunten zugesellte, ging es ihm nur am Rande um Politik. Er wollte vor allem die Freiheit, über sein eigenes Leben bestimmen zu können. Und das schien ihm in den rechten Kameradschaften unmöglich. Die straffe Organisation und die strenge Kleiderordnung stießen ihn ab. Dass er mit seinem lila Zopf gegen diese Ordnung verstieß, bezahlte er mit einem Trommelfellriss, verschiedenen Prellungen und einem Schädelhirntrauma. Bis heute ist er in ärztlicher Behandlung. Die Verletzung seines Ohres könnte zu bleibenden Gleichgewichtsstörungen führen. Tobias war mit 2 Freunden unterwegs, als sie von rund 20 rechten Jugendlichen überfallen wurden. Obwohl seine Freunde ebenfalls verletzt und einer krankenhausreif geschlagen wurde, war Tobias der Einzige, der Anzeige erstattete und auf Schmerzensgeld klagte. Ich denke mal, es hatte teilweise auch mit den anderen 2 Leuten was mit Angst zu tun. Ich sag mal, ich hatte auch eine wahnsinnige Angst, aber ich dachte, nee, ich musste machen, weil sonst geht's immer weiter. Die Anzeige musste nicht einmal gegen Unbekannt laufen. Tobias kannte die meisten Beteiligten von früher und mit manchen war er befreundet gewesen. Einer war sein Mitschüler am Gymnasium. Die Polizei ermittelte wegen Landfriedensbruch. 2 der Tatverdächtigen wurden für einige Wochen in U-Haft genommen. Und Tobias merkte, wie berechtigt seine Angst vor einer Anzeige gewesen war. Also Telefonterror und auch richtige Drohungen wurden mir ausgesprochen. Wenn ich die Anklagen nicht zurückziehen würde, dass zum Beispiel eine wollte mich erschießen, eventuell, hat er so gesagt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es genau stimmt, aber halt Leute haben zu mir gesagt, hier der und der hat gesagt, wenn das weiter passiert und du die Anklage nicht fallen lässt, dass der dann gesagt hat, er würde dich erschießen. Hat eigentlich die ganze Familie mit drunter gelitten, weil die ganze Familie mit einbezogen wurde. Und das finde ich eigentlich das Wahnsinnige. Der Tag danach war eigentlich viel schlimmer als die Handlung, das Zusammenschlagen. Tobias ist eine Ausnahme. Ganz einfach, weil er mit uns spricht. Die meisten schweigen. Wir sind Vertreter einer ungeliebten Zunft. Zu viele Journalisten waren hier, zu viele sind Schlagzeilen nachgegangen und haben neue produziert. Nicht alle sind dabei redlich vorgegangen. Das jedenfalls erzählen sich die Leute. Denn natürlich trägt in Wurzen nicht jeder eine Glatze. Natürlich ist es nicht Alltag, dass gröhlende Horden mit dem Hitlergruß durch die Straßen ziehen. Da habe, heißt es, ein Fernsehteam nachgeholfen und selbst noch ein paar NPD-Plakate geklebt, bevor die Dreharbeiten anfingen. Uns macht das die Arbeit nicht leichter. Und wir kommen aus dem Westen. Wir arbeiten für den Westdeutschen Rundfunk. So etwas fällt hier auf. Auch Wolfgang Ebert ist deshalb misstrauisch, als wir um einen Gesprächstermin bitten. Der Stadtchronist und FDP-Stadtrat macht aus seiner Abneigung keinen Hehl. Da fühlen sich plötzlich Leute verantwortlich für Dinge, die hunderte von Kilometern von ihnen sich abspielen und die sie nur über die Medien erfahren haben. Und sie können das beurteilen. Das ist Unsinn, so etwas. Aber trotzdem ist diese Produktion eines Images für eine Stadt bedrohlich, für eine kleine Stadt wie Wurzen. Es hat sich so etwas wie Sensationstourismus nach Wurzen entwickelt, der sicherlich oft einen Journalisten hierher führt, aber auch sehr viele, die nur aus Sensationsgier hierher kommen und sich hier das Gruseln beibringen lassen wollen. Das ist natürlich Unsinn. Dagegen verteidigt sich die Stadt. Und Ebert steht dabei an vorderster Front. Das Image von Wurzen ist sein großes Thema. Da macht sich jeder schnell des Vorurteils verdächtig. Sogar der sächsische Verfassungsschutz, der Wurzen 1996 als Zentrum des Rechtsextremismus bezeichnete. Und ich mache der Staatsregierung, auf jeden Fall dem Amt für Verfassungsschutz, den Vorwurf, dass sie dieser Richtung einfach gefolgt sind, in Unkenntnis der Tatsachen vor Ort. 1996 diese Formulierung im Bericht des sächsischen Verfassungsschutzes ist für mich eine Entgleisung. Sie geht genau in dieselbe Richtung wie bestimmte Journalisten, die Wurzen schildern. Es wird ein Klischee verbreitet. Wir haben selbst die Berichte der Kollegen im Gepäck. Wie weit ist den Artikeln zu trauen? Ganz Unrecht hat Ebert nicht. Sensationstourismus. Wir kommen selber von weit her. Auf gut Glück gehen wir in die Fußgängerzone. Oh ne, also ich muss eigentlich sagen, mich hat noch keiner angepöbelt. Im Gegenteil, vor 2 Jahren, das müssen ehemalige Schüler von mir gewesen sein, die grüßen von der anderen Straßenseite rüber mit Hallo, wie geht's? Ja, da habe ich freundlich zurückgegrüßt. Ja, und was will ich da machen? Naja, also stören, solange wie sie sich anständig uns gegenüber benehmen. Also da kann man nichts sagen. Da will man auch... Nicht vielleicht, dass man, wenn man vielleicht was äußern würde, da könnte man vielleicht auch annehmen, dass sie da einen überfallen haben. Also da lieber sind wir still und sehen es gar nicht. Also man tut so, als wenn man sie gar nicht sieht. Also unangenehm. Wir haben da einen Garten in der Nähe und die hatten dann gerade rüber dort ihr Quartier und kamen dann mit Schnürstiefeln und Hunden und Hakenkreuzfahne gehisst und so weiter. Und das, also, und abends nicht unbedingt raus, wenn es nicht sein muss. So machen das Fehler. Es sind aber auch fähige Köpfe dabei. Die sind nicht alle dumm, die dort sind. Ich kann ja nicht sagen gegen die Leute. Ja. Es sind so viele Ausländer hin hier. Ja. Und dadurch kommen schon solche Sachen, solche Streitigkeiten. Auch hier bei uns, die Mutzen sind ja auch Ausländer. Wenn ich was sagen hätte, müssten sie nicht ausjagen. Sportpokal auf einem Wandregal, Flipper, Dartgerät. Außerdem ein Fernseher, der ständig läuft. Die Kundschaft hat Millimeter kurze Haare. Der Jakobshof liegt direkt an einem der zentralen Plätze von Wurzen. Und er soll, so geht das Gerücht, ein neuer Treff der rechten Szene sein. Vater und Sohn, die den Jakobshof betreiben, ziehen im Netzwerk der Rechten angeblich die Fäden. Gerhard Icke, der Vater, ist Mitglied der DSU, einer kleinen Partei am rechten Rand. Hier gibt es keine Nazi-Zähne. Es finden ja keine Überfälle oder Schlägereien statt, gar nichts. Wenn sich da ja mal ein paar Jüngste prügeln in Wurzen, nach einer Veranstaltung, und die haben eine Glatze und mal ein paar Stiefeln, dann sind schon Rechtsextremisten oder Faschisten oder Nazis. Und Sie wissen doch, in jeder Stadt kommt es vor, dass sich Jugendliche einmal gegenseitig behaken. Ne? Oder die Ausländer, die mal zusammengeschlagen worden sind. Wissen Sie, ob das ein Ausländer ist oder ein anderer ist, wer mein Mädchen antatscht, ja, da wehre ich mich. Das ist normal, aber das wird alles in Wurzen hochgespielt. Das ist im Prinzip nicht irgendwie geprägt von Rassismus oder Lars und Zeug. Wir scheinen im Jakobshof an der richtigen Adresse zu sein. Icke ist sicher nicht der Kopf militanter Skinheads, aber er sei, heißt es, ein Finanzier der rechten Szene. Dabei hat er durchaus Sympathien für die untergegangene DDR. Dass das ganze System natürlich diese sogenannte kommunistische Diktatur angeblich war, so sehe ich das auch nicht. Die Deutsche Demokratische Republik hat ja noch folgenden Vorteil gehabt. Sie haben wenigstens ihr eigenes Vaterland nicht verleugnet. Dann nannte sich unsere Armee Nationale Volksarmee. Nationale. Das Wort national ist doch folgend weggestrichen. In Deutschland jetzt. Deutsche Arbeit sei noch ein Wert gewesen, deutsche Tugenden anerkannt. Jetzt, so Icke, betreibe eine internationale aus Kapital und Judentum die Zersetzung des deutschen Volkes. Stammtischgerede auf Ostdeutsch. Affinitäten zum völkischen Nationalen gab es auch in der DDR. Das spiegelte sich in deren Ausländerpolitik wider. Ausländer wurden von der DDR nach Möglichkeit ferngehalten oder sie lebten, wie die Vertragsarbeiter aus Vietnam und einigen afrikanischen Ländern, in gesonderten Wohnheimen. Wir glauben, Zeichen für Zeichen zu entschlüsseln, bis Carsten die Gaststätte betritt. Carsten hat lange braune Haare und kommt zu Icke an den Tisch. Die beiden sind offenbar gute Bekannte. Alle Zeichen sind für uns wieder unleserlich. Was macht der Hippie bei den Glatzen? Ickers Sohn Mario ist manchem Gerücht zufolge in der rechten Szene eine zentrale Figur. Carsten begrüßt ihn wie einen Freund. Das ist für mich normal, ja. Also, das ist einfach ein Mensch, den ich schon lange kenne. Also, und Politik ist jetzt für mich nicht das Wichtigste. Für mich ist mir der Mensch an sich wichtig. In einer größeren Stadt, sage ich mal jetzt, wie in Leipzig oder so, da kennt man sich nicht mehr so. Aber kennt mich jetzt als Persönlichkeit, da weiß was dahinter steht. Und da sind die langen Haare nicht mehr so das Ausschlaggebende. Es ist die Angst, die mich streit. Es ist die, die mich befreit. Die Angst vor Liebe und Geborgenheit. Die Angst, dich zu bestehen. Die Angst, Lügen in den Augen zu sehen. Mich kriechend zu verschenken. Vom Strahl der Lüge blenden. Vom Strahl der Lüge blenden. Vom Strahl. Carsten ist Sänger der Band Subjektiv. Nach ihren Proben kommen die Musiker regelmäßig in den Jakobshof und setzen sich zu den Glatzen. Carsten gehört zu den Bunten. Seit sich die Wurzener Jugend nach der Wende in die Bunten und die Nationalen teilte. Im eher linken Lager wurde Carsten so etwas wie eine Autorität. An der Spitze der Gegenseite stand, früh und unangefochten, Markus Müller, der heutige Stadtrat der NPD. Die Köpfe der beiden Lager verbindet eine gemeinsame Geschichte. Ja, wir sind zusammen in der Stadt groß geworden. Und wir waren exzentrisch. Und rechts und links gab es da nicht so. Gab es nur die Partei, die SED oder was weiß ich, die Stasi. Und das waren halt unsere Feinde. Und so hatten wir nicht das Problem. Also dieses rechts, links, dieses Deutsch und National und der ganze Völlefranz, das gab es da nicht so. Wir haben uns nicht angepasst. So. Wir waren nicht so die vorbildlichen FDJler. Also ich war da überhaupt nicht erst ein FDJ, aber ich hatte eben bunte Haare. Markus hatte eben kurze Haare und seine Bomberjacke an und das war eben nicht geduldet. Es war schon lange her, aber Markus hat schon mehr drauf gelegt, dass er ordentliche Klamotten anhatte. Das stimmt allerdings. Und Markus ist wirklich, ich muss sagen, als Mensch ein guter Kerl. Also ich kann ihn gut leiden. Hab mit ihm jetzt nicht so die Probleme, wenn er nicht so verblendet wäre, sag ich mal jetzt. Also so auf diesen Film fährt, diesen Rechtsfilm und nichts anderes. Schade um den Menschen, wirklich. Der gute Kerl wurde zum Kopf einer Schlägertruppe, die Wurzen bald bundesweit in die Schlagzeilen brachte. Im August 91 griff eine Gruppe Rechtsradikaler das Flüchtlingsheim in Wurzen an. Markus Müller, der an vorderster Front mit dabei war, spricht über diese Gewaltexzesse heute nicht mehr gern. Und schon aus Prinzip nicht mit der Presse. Offener ist da einer seiner ehemaligen Mitkämpfer, den wir Harry nennen wollen. Harry war 14, als auch in Wurzen die Wende kam. Also mit 14 habe ich mich noch nicht so genau damit befasst, für was ein Linker steht, für was ein Rechter steht. Habe halt nur erstmal geguckt, wer läuft wie rum, wer benimmt sich wie und was hat ungefähr welchen Zusammenhang. Und dann hat man das eben dann so langsam mitgekriegt, dass ich dann eben auch so Grüppchen gebildet haben, die früher eben schon sag ich mal, eine Clique waren. Und sich dann eben in links oder rechts gespalten haben. Und gut, zwischendurch gab es dann halt noch eben die sogenannten Stinos, die stinknormalen, was aber dann eigentlich weniger war. Meistens war eigentlich schon irgendjemand immer rechts oder links. Ja. Harry hatte plötzlich die Qual der Wahl. Bei seiner Entscheidung spielten politische Überlegungen noch keine Rolle. Tja, ich habe halt gesehen, dass die Linken halt diejenigen waren, die mit den bunten Haaren rumgelaufen sind. Größtenteils etwas schludrigen Sachen, ja, und dem durch dementsprechend gewöhnt und geheißt haben, besser gesagt. Und die Rechten haben für mich im ersten Moment eigentlich so mehr den Eindruck, also auf alle Fälle einen ordentlicheren Eindruck gemacht, weil sie halt schon vom Äußeren her schon viel gepflegter waren. Ja. Zu diesem gepflegten Auftreten gehörten die Springerstiefel, die Harry bald als Grundausstattung in Hamburg kaufte. Natürlich zog er weiße Schnürsenkel ein. Jederzeit gewaltbereit, heißt das. Auf seiner neuen Bomberjacke trug er den Aufnäher »Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein«. So gedankenlos soll Harry zu den Rechten gestoßen sein? Ja, sagt er, mehr war da nicht. Wir können nur spekulieren, warum ihn und viele andere die nationale Jugend faszinierte. Vielleicht war dem 14-Jährigen die Regellosigkeit der Linken zu viel. Ihr Anspruch, den Alltag von der Kleidung bis zum Arbeitsverhältnis gegen jede Norm selbst zu bestimmen. Vielleicht hätte ihn das zusätzlich haltlos gemacht. Klare Grenzen kannte er bisher kaum. Seine Mutter jedenfalls ließ Harry machen. Sie war nach der Wende überfordert, sagt er, vom Verlust der eigenen Orientierung und den Eskapaden ihres Sohnes. Dem konnte sie schon seit Jahren nichts mehr entgegenhalten. Ich weiß gar nicht, meine kriminelle Zeit, wann ging die los? Das war vielleicht so mit 12, 13. Ach, meine Hochzeiten war ich in einer Nacht in 5, 6 Geschäften. Aber eigentlich so meistens einmal der Woche regelmäßig. Es war schon eine regelrechte Sucht. Also das hat mir einfach, ich weiß nicht, das hat mir gefallen, das hat mir Spaß gemacht und so. Dann das Rätsel, wie man in das Geschäft reinkommt, da habe ich mir Gedanken gemacht und wie man am besten nur das aufkriegt oder wo man reingeht. Und das war so richtig mein Hobby damals. Und das war schon eine richtige Sucht. Wenn ich da in der Woche nicht mindestens einmal irgendwo gewesen bin, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Er, der die Gesetze regelmäßig brach, war vom Ruf der Rechten nach Gesetz und Ordnung fasziniert. Einen Widerspruch sah er darin nicht. Er empfand offenbar nur den Halt einer großen Familie und genoss die klaren Strukturen in der nationalen Szene. Sein neuer Freundeskreis und dessen Weltbild war für ihn ein fester Boden, als nach der Wende alles ins Rutschen kam. Das war so die Zeit, wo so die ersten Ausländerwurzeln reinkamen. Und man hat halt eben nur mitgekriegt, im Westen drüben ist zwar nur alles schöne Güte, aber in jeder Stadt gibt es irgendwelche Ausländer. Und dann gab es eben doch schon diese Meldung da von kriminellen Ausländern. Und eben, das ging ja von Vergewaltigung bis sonst irgendwas. Na. Und da hat man eben bei uns im Prinzip dann sofort gedacht, das kommt bei uns auf gar keinen Fall in Frage. Der Goldene Westen ist schön und gut, aber das mit den Ausländern, das machen wir eben hier nicht so. Ja, das war eben nur das erste Ausländerwohnheim, so die ersten Ausländer. So. Und da wurde dann eben mit massivem Nachdruck daran gearbeitet, dass die natürlich so schnell wie möglich wieder verschwinden. Und halt das mehr oder weniger auch gleich als abschreckendes Beispiel dienen sollte, dass eben jetzt nicht wieder neue herkommen. Ja, deswegen gab es dann eben auch so Zeitungsberichte, lieber tot als zurück nach Wurzeln oder sowas. Ja. Und denke mal, das war mehr oder weniger bestimmt auch so das angestrebte Ziel, dass im Prinzip die da waren, verschwinden. Und die Neuen, die vielleicht wieder herkommen sollten oder wollten, das ist eben nochmal überlegen. Ich hatte damals auch schon ein bisschen so den Eindruck, die Leute standen eigentlich mehr oder weniger hinter uns, zum großen Teil. Na, man war eigentlich schon irgendwo froh, dass wir, sag ich mal, sozusagen dort irgendwo die Reinigungsarbeiten übernommen haben. Ja. Na gut, der eine oder andere hat vielleicht gesagt, das war ein bisschen zu extrem, dann wurde eben das Haus nicht so zu überfallen oder was, aber größtenteils haben eben die Leute eben schon einem mitgeteilt, dass sie das halt eben irgendwo in Ordnung finden und dass die eben nur hoffentlich bald weg sind oder so ungefähr, hat man sich dann halt eben ausgedrückt. Na, und das ging ja wirklich dann vom ganz normalen Jugendlichen, der einen da vielleicht angesprochen hat, bis hin zur Oma im Konsum, die dann auch wirklich dort da stand. Mensch, junger Mann und klasse. Und das war damals schon ein bisschen, sag mal, heutzutage würde man im Nachhinein denken, verwunderlich, aber damals war es eben halt so. Zuspruch hörte Harry nicht nur, wenn die Rechten über Ausländer herfielen. Die Bürgerlichen applaudierten auch dann, wenn Wurzens nationale Jugend die linken Chaoten das Fürchten lehrte und ihnen die Knochen zerschlug. Die rechten Schläger verteidigten ein Arbeitsethos, das die Mehrheit der Ostdeutschen lange eingeübt hat. Zur Gemeinschaft gehört nur, wer bereit ist, zu arbeiten. Diese Regel aus dem Dritten Reich galt auch im Arbeiter- und Bauernstaat. Aussteiger und Hippies wurden in der DDR als Asoziale bezeichnet. Der Begriff der rechten Szene meint dasselbe, Zecken. Die Linken gelten als Blutsauger und Schmarotzer. Asylbewerber verstoßen ebenfalls gegen das Arbeitsethos der Rechten. Sie arbeiten nicht, beziehen aber Leistungen des deutschen Staates. Das provoziert den Hass stärker als der fremde Pass. Die nationale Jugend in Wurzen lebt deutsche Tugend vor. In diesem Kreis ist kaum jemand arbeitslos. Die Rechten sind Schüler, Lehrlinge oder Arbeiter. Das macht sie der Bevölkerungsmehrheit so sympathisch. Die Nationalen gelten als anständig, sauber, fleißig. Harrys Hass auf Ausländer war nicht blind. Er machte durchaus Unterschiede. Auch wenn das ein Teil seiner Freunde anders sah. Die wollten natürlich dann ganz komplett, sag ich mal, aufräumen, dass überhaupt niemand mehr da ist und dann, dass halt alle raus sind. Gut, ich war eigentlich immer so der Auffassung, die Also solange die Ausländerzahl sich in begrenzter Menge hält, wenn jetzt sag ich mal, der ein oder andere Italiener da in der Ecke ist oder ein Grieche oder was mit Restaurant oder wie jetzt auch immer, solange wir jetzt normal ordentlich gearbeitet haben und sich jetzt auch nicht irgendwie kriminell auffällig verhalten haben, na, war mir das eigentlich egal, dass die da waren. Solange das nicht zu viel wurde und die sich normal benommen haben, hatte ich da eigentlich nichts dagegen. Na. Wenn es ihm zu viel wurde, schlug er zu. In diesen Schlägereien fand er den Kitzel, der ihn auch an seinen Raubzügen reizte und der Kleinstadt ihre Trostlosigkeit nahm. Carsten, der langhaarige Sänger von der Band Subjektiv, schlug damals häufig auf der Gegenseite. Er scheint den kleinen Krieg zwischen rechts und links nicht weniger genossen zu haben und machte sich als Schläger einen Ruf. So fraglos Carsten auf der Seite der Bunten stand, zu seinem alten Freund Markus Müller von der NPD, behielt er ein besonderes Verhältnis. Als wir uns gegenüberstanden, er mit seinen Jungs und ich auf der anderen Seite, und da ging irgendwie auch nichts mehr. Ich stand auch schon mal hinter ihnen, und als er da jemanden da verprügelt hat, da hätte ich, wäre für mich ein leichtes gewesen, ihn von hinten einen drüber zu zwirbeln. Aber ich habe es da nicht gemacht, ich weiß auch nicht warum, hört da irgendwie eine Blockade drin. Wer für so etwas nach Erklärungen sucht, wird mit einem Wort abgespeist. Wurzenmäßig. Man kennt sich halt. Rechte und linke Jugendliche besetzten im Mai 91 gemeinsam ein Haus. Ihre Wege trennten sich erst später. Die Gewalt auch gegen Ausländer eskalierte in den folgenden Jahren. Wurzen tauchte zunächst in den bundesdeutschen Schlagzeilen auf und wurde dann auch im Ausland bekannt. Oberbürgermeister Anton Pausch empörte sich über die Berichterstattung der Medien und verweigerte bald jedes Gespräch. Der sächsische Verfassungsschutz berichtete 1996, Wurzen sei ein Zentrum des Rechtsextremismus. Kurz darauf gab Oberbürgermeister Pausch dem Leipziger Universitätsradio Mephisto ein letztes Interview. Welche Probleme bitte? Entschuldigen Sie, jetzt muss ich doch wirklich mal lächeln. Gut, Fälle wie die vom Wochenende sind nicht zum ersten Mal passiert, muss jetzt nicht langsam die Stadt Wurzen aktiv werden. Was werden Sie ihnen ändern? Alles, was gesetzlich möglich ist, werden wir tun. Alles, was gesetzlich möglich ist. Und was heißt das im Klartext? Was das im Klartext heißt? Es gibt ganz bestimmt Leute, die unterschiedliche Gedanken haben und die ganz bestimmt nach allen Seiten hin sich bewegen, auch kleiden und anziehen. Aber einen Rechtsextremismus nachzuweisen, das obliegt ja nun nicht der Behörde und der Verwaltung. Und den Nachweis ist leider noch niemandem gelungen. Von Seiten der Staatsanwaltschaft, von Seiten der Ermittlungsbehörden geht gegen die Szene in Wurzen im Moment nicht eine Ermittlung und es ist auch nicht eine Person verurteilt wegen rechtsextremistischen Straftaten. Das muss für den damaligen Zeitpunkt nicht unbedingt gelogen sein. 1996 ermittelte das Sächsische Landeskriminalamt gegen Wurzener Polizisten wegen Strafvereitelung im Amt. Hintergrund war die schleppende Strafverfolgung rechter Gewalttäter durch die Wurzener Polizei. NPD und militante Skinheads bauten ihre Position in der Kleinstadt weiter aus. Ein Wurzener Bauunternehmer stellte dem harten Kern der rechten Szene eine Industriebrache zur Verfügung. Die Gebäude wurden zu einer Art Festung ausgebaut. Kreisjugendpfleger Peter Stör gehört zu den wenigen, die die Anlage von innen kannten. Sie müssen sich ja dieses Riesenobjekt vorstellen, dass es Tag und Nacht bewacht wurde, ja. Dass nach der hinteren Seite, wo man auch Sport treiben konnte, vielleicht 3-4 Meter hoher Stacheldraht gezogen wurde, dass man auch dort Hunde hatte, ja. Und uns ging es dabei erstmal, was wird dort gespielt. Das hat man uns gezeigt. Man hat auch ganz deutlich ihre Meinung zu bestimmten politischen Fragen gesagt. Ja. Und wir waren auch in der Lage, über bestimmte Dinge mit dem führenden Jugendlichen, die dort wirklich das Sagen hatte, wie in Markus Müller, zu diskutieren und ihn auch mal zu sagen, pass auf, deine Kameraden, ich sag's mal so, mit unserer Sprache jetzt, die haben hier wieder Auseinandersetzungen, so kümmere dich mal drum. Und das hat er auch gemacht in diese Richtung. Mit unserer Sprache. Peter Stör kam meistens unangemeldet und wurde immer, wie er sagt, sehr freundschaftlich empfangen. Wir haben auch gestaunt, wozu junge Leute fähig waren, um sich selber etwas aufzubauen. Ja? Von einer Werkstatt, wo man Autos, Motorräder, Fahrräder reparieren konnte, bis hin zu Kaffeestuben und so weiter und so fort. Ja? Natürlich hat es auch Ausschreitungen gegeben. Ich meine jetzt nicht Ausschreitungen nach außen, aber innen, es sind eben dann auch Materialien, die eben faschistisches Gedankengut hatten, gezeigt wurden und deswegen ist es ja auch geschlossen worden. Offiziell wurde das Haus aus baurechtlichen Gründen geschlossen. Der Anlass war ein Amateurvideo, das dem Sender Freies Berlin zugespielt worden war. Es zeigte Ausschnitte aus einem Konzert, das in dem NPD-Zentrum stattgefunden hatte. Wetzt die langen Messer auf den Bürgersteig, lasst die Messer flutschen in den Judenleib. Blut muss fließen, Knüppelhagel dick. Wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Blut muss fließen, Knüppelhagel dick. Wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Wir wissen endlich, was hier gespielt wird. Von der Politik gefördert, hat sich in Wurzen eine militante rechte Szene etabliert. Die bürgerliche Mehrheit applaudiert. Bestenfalls schweigt sie. Carsten urteilt vorsichtiger. Der langhaarige Musiker, der einstecken musste, als die Gewalt eskalierte, hat keine so einfache Erklärung. Da wurden viele Fehler gemacht. Da jetzt einen Schuldigen zu suchen, weiß nicht. Da gab es viele Nischen. Die Polizei war noch nicht so, die Politik war noch nicht so und dadurch hat sich das alles ein bisschen hochschaukeln können. Ich denke mir, in den alten Bundesländern wäre das nicht passiert. Da hätten die Feuerleute die Sache zum Erliegen gebracht. Vorstellbar, die Nischen waren eine Folge der Wende. Während der neue Staat im Aufbau war, formierten sich auch die Rechten. Sie hatten ihren staatlichen Gegnern eines voraus, eine klare Orientierung. Kommunalpolitiker wie Wolfgang Ebert ringen darum bis heute. Er war schon vor der Wende Stadtchronist und für die Politik in Wurzen mitverantwortlich. Ebert war Mitglied der LDPD, der liberalen Blockpartei. Heute sitzt er für die FDP im Stadtrat. Ich bin eingebunden in ein völlig mutiertes System von Beziehungen, die es vor der Wende nicht gab. Und dieser Umbruch ist heute noch ständig in meinem persönlichen Leben zu fühlen, jeden Tag. Und das schafft bei mir zumindest erstmal das Gefühl, es ist nicht mehr alles so, wie es war. Es ist eine gewisse Unsicherheit da. Ich muss mich ständig neu orientieren, um überhaupt das zu erreichen, was ich mir als Lebensziel gestellt habe. Während sich die rechte Jugend in die Schlagzeilen prügelte, buchstabierten er und seine Kollegen die neuen Spielregeln, auch die der Jugendpolitik. Da wurden Fehler gemacht, räumt Ebert ein. Nicht, weil man die Rechten fördern wollte, sondern weil man es nicht besser wusste. Weil man nicht den Mut hatte zu sagen, wir haben ein Problem, wir sind damit überfordert. Stattdessen duckte die Kleinstadt sich weg, als alle mit den Fingern zeigten, und leugnete, vielleicht aus Gewohnheit, dass etwas nicht in Ordnung war. Unter dem Druck der Negativschlagzeilen rückten die Wurzener enger zusammen. Die Nähe zueinander machte sie verdächtig, der Druck nahm zu. Ein Teufelskreis. Trotzdem, die Gemeinde geriet nicht ganz unverschuldet in die Kritik. So sieht es jedenfalls Carsten. Für mich immer noch, stehe ich voll dazu, ist dieser Bürgermeister in Wurzen einfach nicht fähig, eine ordentliche Jugendpolitik zu führen. Immer noch nicht. Das habe ich schon 90 gesagt. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Nicht fähig und nicht willens. Also das an einem Menschen alles festzumachen, ist Quatsch, aber er hat da immer noch Wasser auf die Mühle gekippt. Ich weiß nicht, er hat den Leuten irgendwie das Gefühl gegeben, dass sie ein bisschen Narrenfreiheit haben. Dass sie eben machen können, so ein bisschen was sie wollen. Dass die Rechten sich eben sammeln konnten, durch die Stadt laufen konnten und ein Objekt ansteuern. Muss man einfach als Polizei und das muss man einfach in so einer kleinen Stadt im Griff haben. Das kriegt man auch mit, wenn man da ein bisschen das möchte. Wir glauben, ein paar Konstruktionslinien deutlicher zu sehen. Vor der Fassade stehen wir noch blind. Steht der Kurzhaarschnitt wirklich für die 88, für das Heil Hitler unten am Bahnhof? Und ist die Bomberjacke lesbar wie der weiße Schnürsenkel, jederzeit gewaltbereit? Berufskleidung und Textilien. So nüchtern heißt der kleine Laden in der Jakobsgasse, ganz im Zentrum der Stadt. Vom Charme des Liedchens verrät sein Name nichts. Die Regale sind bis unter die Decke mit Waren vollgestopft. In jedem Eckchen steht noch etwas. Ein gemütlicher Kurzwarenladen der alten Art. In dem heimeligen Durcheinander lässt sich auf den ersten Blick nicht erfassen, was es alles zu kaufen gibt. Wolle, Kurzware, Reißverschluss. Seit voriges Jahr haben wir hier die Dienstleistung mit reingenommen, sprich kürzen, Reißverschluss reinnähen. Oder wenn jetzt eine Kundin einen neuen Rock braucht, das machen wir auch. Innerhalb von 2-3 Tagen ist das alles fertig. Die Romane, die haben wir hier zum Taschen, bieten wir den Kunden an. Ja, das sind so Schlossromane, Ortsromane, Bergromane, Western, Stickbilder. Dann haben wir dann hier die Täterin-Schürzen, was bei uns eben die Textilien, was mit hier verlangt wird. Die Stickbilder, dann die Kissen zum Sticken, zum Knüpfen. Strumpfwolle ist sehr gefragt in meinem Geschäft. Nur die Bomberjacken, die Stiefeln. Die Armeehosen, also praktisch alles, was von der Bundeswehr kommt. Das wird viel von Kunden verlangt. Das Geschäft damit brummt und sichert Monika Trittel die Existenz. Artischockenhäkeleien und Stickkissen laufen dieser Tage nicht so gut. Seit sie Bomberjacken und Springerstiefel ins Sortiment mit aufnahm, kommt auch junge Kundschaft in den Laden. Von einigen weiß Monika Trittel, dass sie zur rechten Szene gehören und mancher wohl auch zum harten Kern. Stören tut sie das nicht. Also die Jugendlichen, die zu mir reinkommen ins Geschäft, sind, ich würde sagen, freundlich. Nicht, dass sie irgendwie mal aufgemuckt haben oder schlecht geworden sind, gar nicht. Wir werden von den Leuten gegrüßt. So. Und ich tue die auch respektieren, die Jugendlichen. Die kommen rein, die kriegen von mir alles, was sie haben wollen, das kriegen sie. Also natürlich so wie Waffen, das gibt's bei mir nicht. Allerdings hat Monika Trittel auch bei den Bomberjacken harte Konkurrenz. Die bringen hauptsächlich auch dann die Ausländer mit auf den Markt. Die Fidschi sind billiger, die machen uns die Geschäfte kaputt. Jo, ich bin's. Welche Richtung fährst denn du? Aha, du wartest also. Alles klar. Gut, ich sehe dich wieder. Was machen wir jetzt als nächstes? Kauf einen McDonald's. Alles klar. Geht klar, danke dir erstmal. Ja? Tschüss. Sachsen bei Nacht. Wir sind unterwegs mit Beamten der MEFG. Die MEFG, die mobilen Einsatz- und Fahndungsgruppen, sind so etwas wie ein Vorzeigeprojekt des sächsischen Kriminalamtes. Auf der Suche nach Gewalttätern streifen die Fahnder regelmäßig durch das ganze Land. Wir können ihnen zuschauen, beobachten, wann sie aufmerksam werden, auf welche Merkmale hin sie reagieren. Heute Nacht sind 6 Autos mit jeweils 2 Beamten im Einsatz. Alle sind in Zivil. Die Leute, die Straftaten begehen oder Straftaten begehen wollen, die müssen wissen, wenn ich sowas mache, habe ich permanent die Polizei auf dem Hals, so muss man das sagen. Und wir müssen das auch permanent durchziehen. Ne? Da darf keine Luft dran kommen. Genauso, wenn man solche sensiblen Bereiche hat, wie das Wurzen ist. Ja? Dort müssen wir im Vorfeld agieren, um das zu verhindern. Michael Hille ist Sprecher der Polizeidirektion des Kreises und nicht gerade glücklich darüber, dass er wieder einmal über die Aktivitäten der rechten Szene Auskunft geben soll. Warum immer wieder Wurzen? Gewerbegebiete, Baumärkte, Einkaufszentren und leeres, verregnetes Land. Dazwischen hier und da ein Dorf. Tankstellen, an denen sich nachts die Jugendlichen treffen, weil es für sie keinen anderen Ort gibt. Oder weil sie sich möglichst ungestört versammeln wollen, um zu einem verbotenen Konzert einer der zahlreichen Skinhead-Bands zu fahren. Doch die Dauerpräsenz der MEFG zeigt Wirkung. Manchmal gelingt es den Beamten, zur rechten Zeit am richtigen Ort zu sein. In der Woche zuvor war das so, in Elbisbach bei Leipzig. In der Nähe eines Asylbewerberheimes kontrollierten die Fahnder einen VW Golf. Im Wagen saßen 2 Jugendliche, keiner sah aus wie ein Skin, der eine hatte sogar lange Haare. Die beiden hatten Brandsätze griffbereit und wollten das Asylbewerberheim anzünden. Das gaben sie beim Verhör später zu. Der Augenschein ist offenbar trügerisch. Wenn man so eine Straftat im Vorfeld aufgeklärt hat, das macht die Kollegen eigentlich dann auch, ich will mal sagen, froh und glücklich, doch schon. Aber das ist so, der Alltag der MFG heißt, dass wir Fahrzeuge kontrollieren, Personen kontrollieren. um im Vorfeld, das muss man schon sagen, präsent zu sein, um Straftaten zu verhindern. Und das hat ja in Elbisbach sehr gut geklappt. Hat komplett aufgehört. Also wir hatten sie ja insofern noch. Vor einem Baumarkt steht eine Gruppe von Jugendlichen. Bierflaschen machen die Runde. Die Beamten kontrollieren Personalien und Fahrzeugpapiere. Vom Äußeren deutet nichts darauf hin, dass es sich hier um gewaltbereite Jugendliche aus der rechten Szene handelt. Klare Erkennungszeichen gab es früher, sagt der Einsatzleiter. Diese Zeiten sind vorbei. Wenn sie im Fahrzeug drinnen sitzen, ist die Bomberjacke, das muss nicht unbedingt sein. Die treten schön im normalen Poloshirt ordentlich auf. Denn alle, die, ich sag mal so, dann ein bisschen mehr an der Waffel haben, die sagen sich, wir müssen nicht immer unbedingt auffallen. Diese Jugendlichen, die haben gelernt. Also die kommen nicht mehr im Konvoi, sondern die fahren alle nur noch in Krüppchen. So, dass sie wirklich für einen normalen Streifen nicht mehr erkennbar sind. Ja, und die sind auch nicht, ich sag mal so, so erkennbar von ihrer Anzugsordnung her, allen drum und dran. Also die haben schon ganz mutterlich gelernt. Und im Zeitalter der Handys, da ist das so schnell, wie man da, ich sag mal so, die treffen sich an einem gewissen Punkt und dann wird dann gesagt, auf Deutsch gesagt, das geht da und dahin. Und ich sag mal so, meistens wird dann die Polizei sowieso immer auf den falschen Fuß erwischt. Die Jugendlichen an der Tankstelle können ihre Wege ziehen. Die Papiere sind in Ordnung, in den Autos wurde nichts Verdächtiges gefunden. Keine besonderen Vorkommnisse, wird der Leiter der mobilen Einsatz- und Fahndungsgruppe später in seinen Abschlussbericht schreiben. So wie eigentlich fast jede Nacht. Was ist Mode, was politisches Symbol? Die Frage ist für uns noch immer offen. Wir gehen zum Gymnasium von Wurzen. Hier soll die nationale Jugend in der Minderheit sein. Die meisten Jungen auf dem Schulhof tragen einen akkuraten Kurzhaarschnitt und manche auch eine Bomberjacke. Ich würde schon sagen, dass das nötig ist. Also das gefällt mir zum Beispiel mehr, wie so die Linken rumlaufen, hier so mit so zerrupten Klamotten, schon so ein bisschen verdreckt. Und das andere sieht dann eben doch ein bisschen ordentlicher aus. Wenn mal hier Schülerpartys sind oder sowas, dann treffen sich die ganzen, ganzen Mitläufer, also die Rechten. Treffen sich hier und wollen immer irgendwelche verprügeln, die halt ein bisschen anders aussehen. Boah, Leute, die lassen sich das extra nicht verbieten und übertreiben es dann halt noch, also weil sie es wollen. Sie haben lange Haare und anstatt jetzt rein von ihrer eigenen Intelligenz aus zu wissen, dass manche Leute was dagegen haben, da lassen die das nicht. Wer unbehelligt durch Wurzen gehen will, kleidet sich unauffällig. Und unauffällig heißt hier rechts. Das gilt auch am Gymnasium. Im Schulalltag sei von den Rechtsradikalen allerdings kaum etwas zu spüren, sagt Direktor Dieter Mannel. Die jungen Leute, die am Gymnasium dieser Linie angehören, sind natürlich auch vom Auftreten her sehr geschickt. Ja, sie sagen, was bringt mir eine Provokation in der Schule? Die bringt nur Ärger ein. Die bringt Maßnahmen ein, dass ich eingeschränkt werde in meinem Denken und Handeln. Dann werde ich auch nicht diese Provokation dort vorbringen, wo sie für Aufwand, Nutzen her in kein Verhältnis steht. Im Unterschied zum Gymnasium gilt die Berufsschule als Hochburg der Rechten. Die ersten beiden Schüler, auf die wir vor dem Gebäude treffen, sind erstaunlicherweise zu einem kurzen Gespräch bereit. Ja, ich meine, wenn man jetzt mal zum Beispiel die Gegensätze zieht, zum Beispiel Gegensatz zu den Linken, also wie die manchmal wie die rumschießen, das fetzt ja auch nicht unbedingt, also mit ihren bunten Haaren und alles. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Also, auch ja, was die von der Meinung unterstützen jetzt, also nicht arbeiten, saufen und so weiter, also nur saufen und nicht arbeiten, also das bringt eben nichts. Ihre Meinung über Ausländer ist ebenso klar. Es gibt in Deutschland zu viele. Ganz furchtbar finden sie die Vorstellung, dass Deutsche und Ausländer gemeinsam Kinder in die Welt setzen. Ich finde es eigentlich nicht so gut. Also man sollte doch lieb in der Rasse bleiben. Also dass das nicht alles so vermischt wird, dann, das bringt ihm überhaupt nichts. Japanischer zum Beispiel und eine deutsche Frau, sich jetzt zum Beispiel paaren, man weiß, was da rauskommt. Vielleicht so gelber oder weißer so. Oder so. Diese beiden 17-jährigen Schulbuben, die von der Reinheit der arischen Rasse träumen, sind Einzelfälle, glaubt der Leiter der Berufsschule Eckhard Harnisch. Aber ein kleines Problem gibt es an der Schule offenbar doch. Wir hatten vor, sage ich, 2 Jahren etwa relativ häufiges Tragen von Symbolen, wo wir uns dann erst kundig gemacht haben, dass sie verboten sind. Beispielsweise war das der Gauwinkel. Ich hätte bis dahin nicht gewusst, was das ist. Das ist eigentlich nichts anderes als ein schwarzes gleichseitiges Dreieck mit einem weißen oder einem silbernen Rand. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, wo. Und dort steht dann, glaube ich, Sachsen oder Muldental oder so drin. Und das ist eine Anlehnung an einer, sage ich mal, Art Klassifizierung, wie das im Dritten Reich war. Und wir haben uns dann in Zusammenarbeit mit der Polizei darüber eine Informationsveranstaltung hier für die Lehrer zunächst erstmal durchgeführt und haben dann gesagt, wir konzentrieren uns darauf und sprechen mit den Betreffenden und sagen, wenn sie ein verbotenes Symbol tragen, entweder sie kommen ohne dem oder sie müssen das Schulhaus verlassen. Wir sind also nicht die Einzigen, die die Zeichensprache lernen müssen. Aber woher kennen die Schüler die Symbolik des Dritten Reiches? Warum sind ihnen die Schlagworte der Rassenideologie so vertraut? Weil der Bruch nach dem Zweiten Weltkrieg weniger radikal war, als die DDR-Propaganda glauben machte, meint Cordia Schlegelmilch. Die Westberliner Soziologin ließ sich unmittelbar nach der Wende für ein Jahr in Wurzen nieder. Während ihrer rund 200 Interviews erfuhr Cordia Schlegelmilch Einzelheiten über eine politische Szene, die es offiziell nicht gegeben hatte. Neonazis und Rechtsradikale in der DDR. Doch es gab sie, auch in Wurzen. Es gab Schmierereien an irgendwelchen kommunistischen Büsten oder es wurden Fahnen runtergerissen von betrunkenen Jugendlichen. Es wurden auch Heil-Hitler-Parolen geschrien. Aber das waren Vorfälle, die sehr schnell einerseits unter Kontrolle gebracht wurden von der Polizei, aber auf der anderen Seite merkwürdigerweise nicht besonders stark geahndet wurden. Sie wurden eher geleugnet oder verdrängt im Sinne, sowas kann es doch oder darf es in diesem Staat nicht geben. Ihrem Selbstverständnis nach war die DDR ein antifaschistischer Staat. Nach ihrer Lesart lag die Verantwortung für den Faschismus beim Großkapital. Die Auseinandersetzung um individuelle Schuld und Mitverantwortung, die im Westen durch die 68er-Bewegung angestoßen wurde, hat es deshalb im Osten so nie gegeben. Auch Dieter Mandl, der Direktor des Wurzener Gymnasiums, ist von der Entwicklung nach der Wende nicht wirklich überrascht. Wenn man ganz ehrlich die Sache betrachtet, hat es auch in der DDR solche Anzeichen schon gegeben. Beispielsweise ist im Bereich Roßwein, das ist eine Kleinstadt, hier in der Nähe, 70 Kilometer südlich, ist ein FDJ-Sekretär dann verhaftet worden, weil er Hitlers Geburtstag gefeiert hat mit seinen Freunden in DDR-Zeiten. Ja? Und auch diese oder jene Dinge sind aufgetreten, Sommerwendsfeiern, wo dann im Prinzip Lieder abgesungen wurden, die eigentlich nur im Dritten Reich getönt wurden. Und jeder, der dann behauptet, in der DDR hat sowas nicht gegeben, der betreibt wirklich Augenwischerei und kann dadurch natürlich einige Probleme, die wir jetzt in Ostdeutschland mit der Entwicklung in Richtung Rechts haben, nicht verstehen. Besonders gut gedeiht die braune Szene im kleinstädtischen Milieu. Schon 1993 wies eine Studie nach, dass fremdenfeindliche Gewalt in Städten zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern am häufigsten registriert wurde. Wurzen mit seinen gut 16.000 Einwohnern passt in diese Kategorie. Für eine Kleinstadt typisch sind das starke Gemeinschaftsgefühl und der enorme Anpassungsdruck, meint Cordia Schlegelmilch. Der wurde in Wurzen durch die Wende noch einmal verstärkt. Es gibt Berufstätige, Selbstständige, die zunächst mal stark in der Kommunalpolitik engagiert waren und die natürlich irgendwann auch sagen, also was ist jetzt, wenn es Probleme gibt oder Konflikte gibt, was ist jetzt mir wichtiger, also meine eigene berufliche Existenz als Selbstständiger und mein Kundenkreis oder mich jetzt kommunalpolitisch so aus dem Fenster zu hängen, dass ich eventuell also eine Persona non grata hier bin oder so. Also schwiegen sie. Doch das Schweigen brachte keine Erleichterung. Es provozierte neuen Druck, den der veröffentlichten Meinung. Die harschen Zurechtweisungen verstärkten noch das Gemeinschaftsgefühl, das für jede Kleinstadt typisch ist. Es ist Nachbarskind, das kenne ich, genauso ist das. Genauso eine Verhaltensstruktur ist mir auch aufgefallen, als einige junge Leute gerichtlich belangt wurden und dann natürlich auch mit Strafen belegt worden sind, mussten sie die zu Teil zu gemeinnützigen Zwecken abarbeiten. Auch sind die armen Jungs bedauert worden, dass sie jetzt so viele Stunden arbeiten müssen. Ehe bekannt war, wer das war, sind die verurteilt worden und die gehören ins Gefängnis und in Steinbruch müssten die und. Als sie dann verurteilt waren zur Arbeitsverrichtung und das, ach, der ist das, oh, der Arme. Genau so läuft das. Dann kennt man ihn, dann kennt man vielleicht die Mutter oder den Vater noch und dann ist es plötzlich der Arme. Das ist so eine Sache, Kleinstadt. Das macht, sagt Carsten, den Charme von Wurzen aus. Ich hatte schon mehrmals die Möglichkeit gehabt, wegzugehen, aber ich bin immer noch hier. Aber ich hier irgendwie hergehöre, hier ist irgendwie mein Platz. Weiß auch nicht. Ich gehöre hier irgendwie her. So, das sagt mir meine innere Stimme. Es wäre für mich ein leichtes, nach Leipzig zu gehen. Oder vielleicht nach Berlin. Aber dort bin ich einer unter vielen. Es gibt schon tausend andere Leute, die das machen. Mit steigenden Fluten werde ich mich messen. Die Angst nicht vergessen. Ich werde laufen, ich werde gehen. Die Dinge, die völlig verstehen. Die Band hat einen Raum, in dem sie regelmäßig proben kann. Das Jugendzentrum, in dem Subjektiv das oberste Stockwerk nutzen darf, ist mit Graffitis übersät, den bunten Graffitis der Linken. Eine Nische der Alternativkultur und ein überraschender Anblick für den, der nur die Schlagzeilen über Wurzen kennt. In der Richtung, dass wir jetzt irgendwie tyrannisiert haben oder so, ist nicht, nee, gar nicht. Im Gegenteil, es gibt sogar Leute, die es gut finden, sogar die Musik, die wir machen. Wie gesagt, weil wir jetzt uns nicht das Thema Politik nehmen, sondern das Thema Mensch und dort unseren Stoff rausnehmen, worüber Texte und Musik machen. Uns interessiert die Politik nicht, sondern der Mensch an sich. Dann, wenn wir vielleicht einen Bekanntheitsgrad hätten und wir würden jetzt hier spielen, wir würden jetzt spielen im Schwarze Karten und es würden 4000 Leute kommen, Punks, hätten wir ein Problem, hundertprozentig. Aber es ist immer eine kleine publische Band und keinen interessiert, haben wir unsere Ruhe, die uns auch heilig ist. Carsten ist ruhiger geworden und seine politischen Gegner sind es offenbar auch. Früher hätten sie sich den Angriff auf das Zentrum vermutlich nicht nehmen lassen. Na, wem sollen sie denn verkloppen? Hier gibt's doch niemanden mehr. Die haben sich alle zurückgezogen in ihre Wohnung. Gibt's doch kaum noch irgendwelche Andersdenken. Die Stadt ist in rechter Hand, also in dem Sinne. Hier gibt's nichts Alternatives. Ja, also ein paar Hippies, also die sind geduldet halt, aber sonst ist da nichts, läuft ja gar nichts. Die haben ja gar kein Feindbild. Also die würden, ich meine, hier gibt es ja kaum Ausländer in der Stadt. Und die paar, die es gibt, die, mein Gott, es ist eigentlich lächerlich. Wir fahren zurück in den Westen. Wurzen taucht in den kommenden Wochen nicht mehr in den Schlagzeilen auf. Dafür macht die Nachbargemeinde Riesa von sich reden. Auch in der Boulevardzeitung Bild. Angst in der Sportstadt Riesa. Zentrale der Neonazis kommt in Gewerbegebiet. Das sind doch unsere Jungs. Rechtsextremismus und Alltagskultur. Von Bettina Rühl und Jürgen Salm. Es sprachen Hille Darjes, Jürgen Kloth, Doris Plenert und Leopold von Verschür. Technische Realisation Markus Hassler und Mechthild Austermann. Regieassistenz Ulrike Franke. Regie Hein Brühl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Redaktion Dorothea Runge.